Feiert, ihr feiert jeden Track. Kein anderer macht es so perfekt wie ich, kein zweiter. Sag es draußen weiter, Shark macht Jagd noch weiter. Ihr Neider seid leider gescheitert beim Versuch, mich zu stoppen. Jeder Rapper feiert mich, jeder von denen wäre genauso wie ich. Authentisch und echt, ich hab keinen Respekt vor deutschen Rap, auch wenn es meine Fans sind, die da so tun, als wären sie die Straßenkings. Ich glaube, beim Versuch, so zu sein wie ich, verloren sich die Kinder, sie wissen nicht einmal selber, wer sie sind. Ich bin mega arrogant, ich gebe meinen Fans nicht die Hand, sondern die Faust. Bei dem Scheiß, den ihr da macht, raste ich aus. Bei dem Scheiß, den ihr da macht, raste ich aus. Bei dem Scheiß, den ihr da macht, raste ich aus. Ich weiß, dass ihr alle Fans seid. Ich weiß, dass ihr alle Fans seid. Ich weiß, dass ihr alle Fans seid. Ich weiß, dass ihr alle Fans seid. Ich weiß, dass ihr alle Fans seid. Ich weiß, dass ihr alle Fans seid. Es fühlt sich so an, als würden sie mich so hardcore feiern, als hängen sie schon an meinen Eiern. Jetzt wird hier aufgeräumt, für Rapper hat es sich jetzt ausgeträumt. Ja, sorry, meine Groupie-Nutte, ey, ich meine eure weiblichen Rapperin. Geht wieder in die Küche und hört auf zu spinnen. Mit mir ficken ist leider nicht drin, ihr könnt euch verpissen. Jeder Rapper ist ein Fan von mir, 100% garantiert hypnotisiert. Doch können trotzdem nicht so wie ich, das alles ändert daran leider nicht. Meine Fans, ihr könnt niemals so sein wie ich. Ich behandle euch wie ne dreckige Bitch vom Straßenstrich und mehr nicht. Ihr seid nicht gefährlich. Ich behandle dich wie ne dreckige Bitch vom Straßenstrich und mehr nicht. Ich behandle euch wie ne dreckige Bitch vom Straßenstrich und mehr nicht. Ihr seid nicht gefährlich. Ich weiß, dass ihr alle Fans seid. Ich weiß, dass ihr alle Fans seid. Ich weiß, dass ihr alle Fans seid. Ich weiß, dass ihr alle Fans seid. Ich weiß, dass ihr alle Fans seid. Ich weiß, dass ihr alle Fans seid. Ich weiß, dass ihr alle Fans seid.